Die sehende Hand. Tautropfen funkelten an den Blüten und Blättern der Orchideen in der ersten Morgensonne, als die Karawane sich erneut in Bewegung setzte. In der Nacht hatte es keine Zwischenfälle gegeben, außer dass abermals neue Abgesandte zu den bisherigen hinzugekommen waren, so dass die ganze Schar nun schon an die 300 ausmachte. Es war wahrhaftig ein sehenswertes Schauspiel, den Zug dieser so verschiedenartigen Wesen zu beobachten. Je weiter sie in den Orchideenwald eindrangen, desto unglaublichere Formen und Farben nahmen die Blüten an. Und bald stellten die Herren Hykrion, Hyspalt und Hydon fest, dass der beunruhigende Eindruck, der sie dazu veranlasst hatte, Wachen aufzustellen, nicht ganz unbegründet gewesen war. Viele dieser Gewächse waren nämlich fleischfressende Pflanzen, groß genug, ein ganzes Kalb zu verschlingen. Zwar bewegten sie sich nicht von sich aus, insofern waren die Wachen unnötig gewesen, aber wenn man sie berührte, schnappten sie zu wie Schlageisen. Und ein paar Mal mussten die Herren von ihren Schwertern Gebrauch machen, um den Arm oder Fuß eines Reisegenossen oder seines Reittiers zu befreien, indem sie die ganze Blüte abhieben und in Stücke schnitten. Bastian, der auf Jicher ritt, war ständig dicht umdrängt von allen möglichen phantasischen Wesen, die sich ihm bemerkbar zu machen versuchten oder wenigstens einen Blick auf ihn werfen wollten. Aber Bastian ritt schweigend und mit verschlossenem Gesicht. Ein neuer Wunsch war in ihm erwacht, und zum ersten Mal war es einer, der ihn unnahbar und sogar düster erscheinen ließ. Was ihn an Atreus und Fuchurs Verhalten am meisten verdross, trotz der Versöhnung, war die unbezweifelbare Tatsache, dass sie ihn wie ein unselbstständiges Kind behandelten, für das sie sich verantwortlich fühlten und das sie gängeln und anleiten mussten. Wenn er es sich recht überlegte, dann war es schon vom ersten Tag ihres Zusammenseins an so gewesen. Kamen sie eigentlich dazu? Offenbar fühlten sie sich ihm aus irgendeinem Grund überlegen, auch wenn sie es dabei gut mit ihm meinten. Ohne Zweifel hielten Atreo und Fuchur ihn für einen harmlosen, schutzbedürftigen Jungen. Und das passte ihm nicht. Nein, das passte ihm ganz und gar nicht. Er war nicht harmlos. Das sollten sie noch sehen. Er wollte gefährlich sein, gefährlich und gefürchtet. Einer, vor dem jeder sich in Acht nehmen musste, auch Fuchur und Atreo. Der blaue Djinn, er hieß übrigens Iluan, bahnte sich einen Weg durch das Gedränge rings um Bastian und verneigte sich mit auf der Brust überkreuzten Armen. Bastian hielt an. »Was gibt es, Iluan? Rede!« »Herr«, sagte der Djinn, »ich habe mich unter unseren neu hinzugekommenen Weggenossen etwas umgehört. Einige von ihnen behaupten, diese Gegend zu kennen und zu wissen, worauf wir uns zubewegen. Sie alle schlottern vor Angst, Herr.« »Weshalb? Was ist es für eine Gegend?« »Dieser Wald aus fleischfressenden Orchideen, Herr, heißt der Garden Oglais und gehört zum Zauberschloss Horok, das auch die Sehende Hand genannt wird. Dort wohnt die mächtigste und schlimmste Magierin Phantasiens. Ihr Name ist Xaide.« »Es ist gut«, antwortete Bastian, »sage den Ängstlichen, dass sie sich beruhigen sollen. Ich bin bei ihnen.« Iluan verneigte sich abermals und entfernte sich. Ein wenig später landeten Fuchur und Atreo, die weit vorausgeflogen waren, neben Bastian. Der Heerzug machte gerade Mittagsrast. »Ich weiß nicht, was ich davon halten soll«, begann Atreo. »Drei bis vier Wegstunden voraus haben wir mitten im Orchideenwald ein Bauwerk gesehen, das wie eine große Hand aussieht, die aus dem Boden ragt. Es macht einen ziemlich unheimlichen Eindruck. Wenn wir die bisherige Richtung beibehalten, laufen wir genau darauf zu.«